Kundgabe 6367. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.09.1955. Öffnen der Pforte zur Seligkeit. Folget mir in das Reich, das ich für euch geöffnet habe. Gehet den gleichen Weg, den ich gegangen bin, und ihr werdet zum Ziel gelangen, zur Vereinigung mit der ewigen Liebe, zu einem Leben in ewiger Glückseligkeit. Ich ging als Mensch auf Erden diesen Weg bewusst, denn mich zog die ewige Liebe, der ich mich nicht widersetzte, weil ich mit ganzer Liebe meinem himmlischen Vater ergeben war. Die Liebe zu ihm war in mir und wurde stets größer, je länger ich auf Erden weilte. Und durch diese mich erfüllende Liebe erkannte ich auch die unsägliche Not der Mitmenschen, denen die Liebe gänzlich mangelte und die daher kraftlos am Boden lagen, gefesselt von einer Macht, die bar jeder Liebe war. Meine Liebe trug mir dieses Wissen ein, und das Wissen wieder vermehrte meine Liebe, denn nun galt sie auch den unglücklichen Brüdern, die einstmals im Licht standen und abgrundtief in die Finsternis gestürzt waren. Ich wurde durch den Zustrom von Liebe stets machtvoller, und ich fühlte mich darum stark genug, gegen den zu kämpfen, der meine Brüder gefangen hielt. Denn ich wusste, dass mein himmlischer Vater mir niemals die Liebekraft entziehen, sondern nur vermehren würde, weil ich ihm seine Kinder zurückbringen wollte, denen auch seine Liebe gehörte, die aber sein Gegner in der Gewalt hatte. Der Kampf gegen ihn aber bedeutete ein unerhörtes Liebeopfer. Ich musste ihn besiegen mit einer Liebetat, durch die seine Macht gebrochen wurde. Ich musste für alle gefallenen Brüder etwas hingeben, um sie loszukaufen von ihrem Peiniger. Ich musste das Lösegeld zahlen, denn er gab niemals die Seelen frei, die ihm gehörten, seit dem Fall in die Tiefe. Und so gab ich mein Leben hin am Kreuz. Meine übergroße Liebe veranlasste mich dazu, und ich sehnte mich nach des Vaters Liebe. Und er schenkte sie mir, indem er mich ganz und gar erfüllte. Und so nahm der Vater ganz von mir Besitz. Und alles, was ich nun tat, das vollbrachte der Vater in mir. Und so ging ich den Weg zum Kreuz, als Mensch zwar, doch von der Liebe in mir getrieben, die nicht anders konnte, als Rettung bringen den Gefallenen, die schmachteten in großer Not. Und mein Kreuzweg führte direkt zum Vater. Die Pforte war geöffnet und sie bleibt geöffnet für jeden, der den gleichen Weg geht wie ich. Den Weg der Liebe. Den Weg der Liebe zu wandeln bedeutet stete Annäherung an die ewige Liebe und also auch den Eingang in das Reich des Lichtes und der Seligkeit. Denn der liebende Mensch ist mit der Kraft Gottes erfüllt und er wird sich aus den Banden befreien können, wenn er mir nachfolgt, wenn er auf mich schaut, wenn er mich im Herzen trägt, wenn er mich liebt, gleich wie der Mensch, Jesus, mich geliebt hat. Denn durch die Liebe zieht er mich dann an sich und empfängt unbeschränkt Kraft, den Weg der Nachfolge Jesu zu gehen. Es gibt keinen anderen Weg zu mir als den des göttlichen Erlösers Jesus Christus. Er war mein Sohn, den ich herabsandte zur Erde, der liebeerfüllten Herzens ständig verlangte nach mir und meiner Liebe, und indem ich als die ewige Liebe mich dann auch verkörpern konnte. Er hat das Erlösungswerk vollbracht, weil seine Liebe euch als seinen gefallenen Brüdern galt. Und um dieser großen Liebe willen habe ich die Pforte geöffnet zum Paradies, zur ewigen Seligkeit, durch die ihr alle eingehen könntet, die ihr Jesus Christus, dem Erlöser der Menschheit, folget, die ihr den Weg der Liebe gehet, der unwiderruflich führet zu mir. Amen.